Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo, da sind wir mal wieder, euer A-Radio aus dem Liegestuhl. Und weil wir auch gerade eher im Urlaubscamp- und Festivalmodus sind, ist halt Sommer, ne? Hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert und jetzt kommt endlich die lang erwartete Sendung und der Rückblick auf den Juli und landet bei euch in den Podcatchern. Und wir haben in die Sendungsbadetasche diesmal gepackt für euch ein Interview zum Saint-Emier-Camp, das Camp, das 2023 dann im Großformat an den Start gehen soll im Schweizer Jura und wo es dieses Jahr schon 4 Tage anarchistisches Wochenende als Vorgeschmack gegeben hat. Ansonsten haben wir für euch ein paar News und Nachrichten from around the world, ein ganz tolles Audio zum Thema Älterwerden, was wir alle die ganze Zeit und ständig tun. Und dann ist immer noch genug Zeit im Podcast für eine dicke Ausgabe von unserer Satire-Kategorie Wo herrscht Anarchie? Ganz viel Spaß. Ach so, und zur Feier des Sommers gibt's Mucke von Lizzen, Gazal, DJ Fingerblast und Blasphematic. Also lehnt euch zurück, setzt die Sonnenbrille auf und lauscht den wundervollen Klängen. Just here to have fun and get rich. So get. 20. bis zum 23. Juli 2022 gab es in Saint-Imier im Schweizer Jura ein Treffen zum 150. Jahrestag des Kongresses von Saint-Imier. Denn 1872 wurde in Saint-Imier die anti-autoritäre Internationale gegründet, was als die Geburtsstunde der organisierten anarchistischen Bewegung in Europa gesehen werden kann. Wir haben mit jemandem gesprochen, der dieses Jahr vor Ort war und ein bisschen erzählt. Mit dem Weekend Libertaire fand vom 29. bis zum 31. Juli 2022 in Saint-Imier in der Schweiz ein anarchistisches Treffen statt. Wir sprechen jetzt mit einem Genossen vor Ort, der das Treffen mitorganisiert hat. Kannst du dich zunächst vorstellen? Wo bist du organisiert? Ja, hallo. Also ich bin der Chris Zumbrunn. Ich mache im Dezentrale Kollektiv mit. Das ist in Saint-Imier hier lokal, wo der Event stattfand. So ein Ort, wo wir an Projekten arbeiten für die Transformation von der Gesellschaft in die Richtung, die wir gerne hätten natürlich. Und ich war in der Organisationsgruppe mit dabei, die ein Event organisiert hat. Saint-Imier ist als Standort ja nicht zufällig gewählt. Kannst du vielleicht, bevor wir in die konkreteren Sachen kommen, uns allgemein ein wenig zum Hintergrund von Saint-Imier und seiner Geschichte erzählen? Ja, also es war dieses Jahr eigentlich ein spezielles Datum, als das 150-jährige Jubiläum vom Treffen in Saint-Imier von 1872. Das war, nachdem Marx erfolgreich in der ersten Internationale erreicht hat, dass die Anti-Autoritären oder zumindest ein Teil der Anti-Autoritären von der Jura-Föderation und Bakunin und so aus der Internationalen rausgeschmissen wurde. Und die haben die Anti-Autoritären und die Sektionen, die mit ihnen sympathisiert haben, haben dann ein Treffen organisiert in Saint-Imier vor 150 Jahren. Also es war eigentlich im Grundansatz war die Idee, dass wir etwas organisieren, das an dieses Jubiläum erinnert und schaut, wo wir stehen und wo wir hingehen mit anti-autoritären und anarchistischen Strukturen. Ja, es gab ja schon vor 10 Jahren, 2012, zum 140-jährigen Jubiläum ja schon ein ganz großes Treffen. Warst du dabei und kannst du da ein bisschen auch was sagen, wie das damals war? Ja, ich war da auch in der Organisationsgruppe mit dabei. Also da hatten wir ein Event, der wesentlich größer war, als was wir jetzt haben. Am letzten Wochenende waren etwa 4.000 über die ganzen paar Tage verteilt. Waren es etwa 4.000. Das letzte Wochenende war 600 oder so. Ein bisschen ein Unterschied. Und, aber sonst war es ähnlich mit Konferenzbeiträgen und Filmprogrammen und Konzerten und so. Ähnlich konzipiert. Und da gab es auch eine KÜFA, eine Buchmesse, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm, ja. Was habt ihr da für ein Standing auch in dem Ort und dass es alles möglich war? Wie ist da das so verankert? Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, dass hier in der Region irgendwie quasi anarchistische Strukturen bestehen. Aber ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt, dass eine gewisse Offenheit da ist, gegenüber den anarchistischen Strukturen, die sonst vielleicht nicht so da wäre. Und von dem her ist die Zusammenarbeit mit den Behörden hier von der Gemeinde und so ist ziemlich gut. Das ist kein Problem, das zu organisieren. Und es ist tendenziell so, dass wir gute Unterstützung haben von den lokalen Gruppen, mit denen wir koordinieren müssen, auch bezüglich gegenüber dem Kanton Bern, dem Staat, der ein bisschen weiter entfernt hier ist von den lokalen Strukturen hier. Die lokalen Behörden helfen uns fast ein bisschen, uns abzuschirmen von diesen staatlichen Strukturen und uns zu helfen. Also die Zusammenarbeit ist eigentlich gut. Okay, und wie du vorher sagtest auch, das Treffen war ja eigentlich für dieses Jahr geplant, also quasi 10 Jahre nach 2012 zum 150-jährigen Jubiläum. Das musstet ihr verschieben. Wie kam das und wie war das für euch? Ja, also wir haben uns einfach entschieden, nach dem ganzen Corona-Zeug, weil auch die Situation in verschiedenen Ländern mit den Reiseeinschränkungen, wenn man nicht geimpft ist und so, immer noch problematisch ist für manche und zumindest nicht gut vorhersehbar, wie das sein wird diesen Sommer, haben wir uns entschieden, es zu verschieben von diesem Jahr aufs nächste Jahr und dieses Jahr nur ein ein kleines lokales Treffen zu machen. Aber die Idee ist, dass wir im nächsten Jahr ein internationales Treffen machen. Jetzt am letzten Wochenende war es trotzdem so, dass es doch ziemlich auch internationale Beteiligung gab, aber nicht vergleichbar mit 2012 natürlich. Nee, natürlich ist auch, ich nehme an, den meisten Leuten wird es klar sein, dass wenn man wirklich von, sagen wir mal, Südamerika anreisen will, man tatsächlich eine sehr langfristige Planung braucht, sei es irgendwie Reisevorbereitung, aber auch Visageschichten und so weiter und so fort. Wie war das Resümee jetzt für das Treffen am letzten Wochenende? Das Resümee im Kollektiv haben wir noch nicht gemacht. Der findet dann in den nächsten paar Tagen ein Treffen statt, ob wir das machen. Mein Eindruck war, dass es ein gutes Treffen war. Das ist ein Vorteil für uns als Organisationsgruppe war auch, dass wir uns in diese Gruppe quasi vorbereiten konnten und Erfahrung sammeln konnten mit dem Organisieren von diesem kleineren Wochenende und damit besser als Gruppe funktionieren können für das nächste Jahr, wenn es dann quasi ernst gilt und wir das größere Treffen organisieren wollen. Aber es war gut mit zwischen 30 und 40 Workshops, die stattgefunden haben und Kinoprogramm und der Buchmesse und Konzerten an den Abenden über drei, vier Tage verteilt. Sehr schön, also auch schon noch so eine Art praktischer Probelauf schon für nächstes Jahr, genau, wo dann vermutlich sehr viel mehr Leute kommen werden. Als Radio interessiert uns auch kurz noch ein paar Eindrücke zu der Erfahrung, die ihr hattet. Ihr hattet jetzt ein Experiment mit Radio. Kannst du da ein paar Worte sagen? Also auch im 2012 gab es auch das Radio Libertär, das vor Ort war und live gesendet hat von einem kleinen Studio, das eingerichtet wurde. Und zwar jetzt dieses Wochenende war auch ein kleineres Radio aus der französischsprachigen Schweiz. Libradio war da und hat Live-Sendungen gemacht während dem Event in französischer Sprache. Jetzt arbeitet ihr schon, oder vielleicht macht ihr erstmal Pause, aber irgendwann fängt wieder die Arbeit für 2023. Wie ist da die Orga-Gruppe aufgestellt? Sind es nur Leute vor Ort oder habt ihr da Arbeitsgruppen? Können Leute vielleicht auch dazustoßen? Also es ist eine Gruppe von Leuten hier aus der Region in Saint-Imier rum, aber auch aus anderen Städten in der Schweiz und von internationalen Gruppen. Im Moment war das vor allem von italienischen Gruppen für dieses Jahr, die auch dieses Jahr jetzt zum Teil schon mitgemacht haben, obschon es ja eigentlich ein lokales Event war. Und das ist definitiv offen. Neue Gruppen, zusätzliche Gruppen können dazukommen. Und es wäre sicher die Absicht, dass da vor allem aus internationaler Perspektive zusätzliche Gruppen mitmachen würden von anderen Ländern und wirklich mit dem Event mit organisieren. Da sind wirklich offen, kann man sich melden und sagen, dass man mit dabei sein möchte bei der Strukturierung und Planung des Events. Ich habe auf der Webseite gelesen, dass ihr auch ein Konzept unterstützt und fördert, dezentral auch im Vorhinein Dinge zu organisieren. Ja, also auch dieses Event jetzt vom letzten Wochenende war eigentlich in der Absicht organisiert, dass es wie ein Vorbereitungsevent ist für das nächste Jahr. Und ich denke, dass wir auch hier zusätzlich noch Events machen werden, Treffen machen werden, Workshops machen werden, über das nächste Jahr verteilt, über diesen Zeitraum von den nächsten 12 Monaten diese Zeit nutzen, um quasi Vorarbeit zu leisten und Dinge vorherzudenken und zu entwickeln, die dann einfließen können in die Strukturen vom Treffen im Juli 2023 und so erreichen, dass wir gute Resultate erzielen können, auch wirklich praktische Resultate erzielen können im nächsten Jahr. Und die Idee wäre, dass andere das auch machen können, also dass andere Gruppen, die eben zum Beispiel auch mitorganisieren wollen, auch in ihrem lokalen Kontext, wo sie sind, kleinere Events organisieren, kleinere Workshops organisieren, die vorbereitend sind für das, was wir nächstes Jahr erreichen wollen. Gibt es von eurer Seite oder von deiner Seite aus eine Idee, was eure Erwartung ist, was dieses Treffen bringen könnte nächstes Jahr? vielleicht auch im Angesicht der aktuellen Weltlage? Also es ist noch nicht festgelegt. Ich habe eine Idee und ist zum Teil auch diskutiert mit Leuten in der Gruppe, die jetzt schon vorhanden ist. Aber es ist grundsätzlich noch offen und noch diskutierbar. Aber mein Gedanke so wäre, dass wir so angehen, dass wir möglichst offen sein wollen für Gruppen, die grundsätzlich anti-autoritär strukturiert sind, die grundsätzlich eine anti-autoritäre Realität manifestieren wollen, die aber vielleicht am Rande von dem sind, wo sie sich selber als anarchistisch sehen oder auch von anarchistischen Gruppen heute als am Rande oder sogar außerhalb von dem gesehen werden, was man als anarchistisch denken würde. Und dass wir gerne hätten, dass diese Gruppen dabei sind, dass diese verschiedenen Positionen vertreten sind, dass sich solche Perspektiven gegenseitig befruchten. Ja, genau. Und dass so eine Stärkung von Bewegungen und Kollektiven und Gruppen passiert, die wirklich eine anti-autoritäre Zukunft manifestieren. Ja, die Leute werden sich wahrscheinlich informieren wollen über das Treffen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Also es gibt die Website anarchie2023.org, anarchie2023.org, und es gibt unter anderem dort auch einen Link auf eine separate Website, wo man Vorschläge machen kann, was man für Workshops oder was für Filme gezeigt werden könnten und so. Man kann also auch von zu Hause aus Vorschläge machen und sich einbringen in das Programm, das entwickelt werden kann, auch wenn man nicht direkt in der Organisationsgruppe mitmachen will. Wunderbar. Gibt es zum Schluss noch etwas, was du noch sagen willst, wo wir nicht drüber geredet haben? Ja, ich hoffe natürlich, dass im nächsten Jahr viele von euch kommen werden und wir uns sehen und darüber sprechen können, wo der Anarchismus herkommt und wo er hingeht und das dann auch machen. Wunderbar. Vielen Dank dir für das Interview. Okay, danke dir. Was du sagst, ist Schande. Sagst du, hast keine Schuld und ich hab alles falsch verstanden. Abblocken, niemals diskutieren, manipulieren kannst du. Bist immer nur am Zocken, unbewusst oder nicht. Fang an, daneben zu reflektieren. Ich check dich jetzt, du bist ein Artist. I don't need your toxic shit. Sagst du, bist du politisch und woke? Dein Verhalten nur kritisch, nur Show. Und wenn ich dich seh, ey, dann kick's nicht in meinem Herz, nee, nur mein Fuß und dein Gesicht. Es ist kein Love-Song an dich. Geht's ein Fick auf dich und deinem Bad Vibes und deinem Bad Vibes. Das ist kein Love Song an dich. Ich geb ein Fick auf dich und deinem Bad Vibes und deinem Bad Time for your bad vibes, lass sie jetzt im Abprallen, ziehst dich hoch aus deinem Push, ich lass dich jetzt fallen, weg von deinem Toxic Look, denn du bist für mich nur No-Go, zum Abschied 2 Millionen, guck wie ich sitz auf meinem Thron, habe keinen Bock auf Menschen wie dich, wanna people in my life, die gut für mich sind, I don't need your bad vibes, ich will dich ganz weit weg von mir, es ist nicht meine Schuld, sondern deine Verantwortung. Du hast nie was gemacht, für dich nur Interpretation. Vertuscht dein Ding, du am Dreh mit den Fakten. Bitte geh ich singen, gebe dir die Haken. Stehe vor dir, face to face, hier meine Wahrheiten. Reflektieren,

Im Aufruf heißt es, Ausbrüche aus brasilianischen und italienischen Gefängnissen, Inhaftierte, die ein Gefängnis in Thailand in Brand setzten und anhaltende Hungerstreiks wie unter anderem in Griechenland, Deutschland oder in polnischen Geflüchtetenlagern sind nur Beispiele für den Mut, den die Menschen in den Gefängnissen zeigen, um die Mauern zu durchbrechen. Deshalb rufen wir erneut zur Internationalen Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen auf. Macht Soli-Aktionen, schreibt Briefe, organisiert Diskussionen oder Filmvorführungen, macht unsere Gefährtinnen auf der Straße mit einem Transparent oder einem Graffiti sichtbar und lasst ihnen zeigen, dass sie in unseren Herzen sind und dass wir gemeinsam kämpfen. Nobody is free until all are free. Berlin, Soli mit Schlafplatz-Orga. Spendenaufruf, Call for Donation. Ihr Lieben, die Schlafplatz-Orga braucht dringend eure Unterstützung. Die Finanzlage sieht im Moment wirklich katastrophal aus und wie immer haben viele Menschen um Support gebeten, um ihre Miete für den Monat August zu bezahlen, sonst verlieren sie womöglich ihre Wohnung und stehen wieder auf der Straße. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern und deshalb braucht das Team einen kleinen Beitrag von möglichst vielen von euch. Bitte spendet etwas über den Link zur GoFundMe-Aktion oder fragt nach dem Spendenkonto. Solidarität muss praktisch sein. Bitte weiterleiten. Lausitz. Schienensabotage an der Lausitzbahn. Am vergangenen Wochenende wurde an mehreren Stellen im Lausitzer Revier die Oberleitungen der Kohlebahnen mit Hakenkrallen versehen, um die Bahnanlagen zu beschädigen und die Belieferung der Braunkohlekraftwerke Schwarze Pumpe und Jenschwalde zu stören. Die Hakenkrallen sind eine Aktionsform, die sich im Rahmen der Anti-AKW-Proteste bewährt haben. Sie können mit wenig Aufwand große Schäden anrichten, dennoch besteht keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen. In der Lausitz wird munter weiter Kohle gefördert und nicht nur das. Trotz 240 Millionen Kubikmetern illegalem Wasserverbrauch und mehreren Verurteilungen durch verschiedene Gerichte bekommt die LEAG mit Hilfe des deutschen Staates einen milliardenschweren Kredit. Und das, obwohl der Tagebau im Mai geschlossen werden sollte. Rostock-Lichtenhagen. Niemand wird vergessen. Am 27. August. Zusammen aus Berlin zur Gedenkdemo in Rostock-Lichtenhagen. Zuganreise am 27.08. um 8 Uhr morgens vom Südkreuz. Anlässlich des 30. Jahrestags des rassistischen Pogroms in Lichtenhagen organisiert ein zivilgesellschaftliches und linkes Bündnis eine überregionale Gedenkdemonstration. Das antifaschistische Bündnis Deutschland ist Brandstifter organisiert eine gemeinsame Zuganreise aus Berlin zur Demo. Sagt euren Freundinnen Bescheid und kommt mit uns nach Rostock. Borderland, Pushbacks an der polnischen Grenze. Seit etwa einem Jahr führt die katastrophale Lage an der polnisch-belarussischen Grenze zu lebensbedrohlichen Migrationsrouten über Polen nach Deutschland und in andere EU-Staaten. Menschen auf der Flucht werden für politische Konflikte instrumentalisiert, in polnischen Lagern kriminalisiert, misshandelt und ihrer grundlegendsten Menschenrechte beraubt. Schaffen Sie es, Ihre Reise fortzusetzen, treffen Sie auf Deutschlands würdeloses und zermürbendes Asylsystem, das in vielen Fällen eine Dublin-Abschiebung zurück nach Polen vorsieht. Seit einigen Wochen häufen sich Berichte von People on the Move, die auf neue menschenverachtende Strategien der Bundespolizei im Umgang mit Asylsuchenden hindeuten. Menschen ohne Asylverfahren, aber mit einem Berg von Papieren, die eine Ablehnung dokumentieren würden, nach nur wenigen Stunden direkt über die Grenze nach Polen zurückgebracht werden. Teardown Fortress Europe. Rotterdam, 8. bis 14. August, International No Border Camp in Rotterdam, Abolish Frontex. Das No Border Camp findet in Rotterdam statt. Beginnt es am Montagmorgen, den 8. August um 10 Uhr mit dem Aufbau des Camps. Den genauen Ort werden wir bis zu diesem Zeitpunkt angeben. Stellt sicher, dass ihr euch in der Nähe der Stadt befindet und behaltet die sozialen Medien und unsere Homepage im Auge. Montagmorgen um 10 Uhr werden wir den genauen Ort veröffentlichen. Wir hoffen, dass so viele Menschen wie möglich auftauchen, um uns beim Aufbau des Camps zu helfen. Achtung, es besteht die Möglichkeit, dass die Polizei anwesend ist und versucht, uns aufzuhalten. Seid bitte darauf vorbereitet. Nehmt eure Bikes mit, um sicherzustellen, dass ihr euch fortbewegen könnt. Bis Montag. So toxisch, so toxisch, ein toxischer Dude. Du toxic, du toxic, in dir herrscht nur die Wut. So toxisch, so toxisch, ein toxischer Dude. Du toxic, du toxic, in dir herrscht nur die Wut. Alles, was aus dir rauskommt, ist doch pure Gewalt. Gewalt. Doch versteckst du sie, ist ja gedeckt von deiner Kunstfreiheit. Deine Nike Airs sehnen sich nach bisschen Zärtlichkeit. Stimmgewalt muss männlich sein, nur so gibt sie Alphas Halt. Schlag ihn auf die Hand, denn vor hast du Angst. Kompensierst, gibst ihnen in dein Teilen und nennst das Wort gewandt. Kopierst aber ihr Gewand, vielleicht checkst du's irgendwann. Ignoranz nicht wortgewandt, sondern mit dem rechten Rand verbannt. Toxisch, so toxisch, ein toxischer Dude. Du toxisch, du toxisch, in dir herrscht nur die Wut. So toxisch, so toxisch, ein toxischer Dude. Du toxisch, du toxisch. Sorry, Bro, du lebst im falschen Jahrzehnt. Leider hast du nicht gepeilt, was mittlerweile alles geht. Diesen Queen, ich bin ja transparent vom Dyke. Du darfst gar nichts mehr sagen und keiner versteht, dass du nur Kunst machst, wenn du über uns lachst. Satire tritt nie nach unten, das ist ein Grundsatz, der dir leider nicht geläufig ist, weil du so ein Häufchen bist, bis nie erfahren, wie schön das ist, wenn man alles bunt macht. Matterwelten implodieren wie Hohlräume. Backen halten sonst seine Gewicht wie Stromzäune. Paar von uns ballern nicht weg mit Theorie. Paar von uns ballern nicht weg mit der Basie. Ich mach das hier zu lange, um dich noch zu akzeptieren. Ich hab keinen Bock und noch nichts mehr zu verlieren. Will den Ruhestand genießen, also keine Zeit. Es ist typisch Roll vorbei, Bro, bye, bye. So toxisch, so toxisch. Toxic, du toxic. Toxisch, so toxisch. Toxic, du toxic. So toxisch, so toxisch. Ein toxischer Dude. Du toxic, du toxic. In mir herrscht nur die Wut. So toxisch, so toxisch. Ein toxischer Dude. Erst Bursche, müssen wir da ein wenig leiser reden? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Willkommen bei Wo herrscht Anarchie, wo wir deutschsprachige Zeitungen und Internetartikel durchforsten, um dem Wirken der Anarchie auf den Grund zu gehen. Und damit hallo und hi. Hi? Heiß? Heißer? Am heißesten? Ja, richtig. Im Juli war es sauheiß. Aber hey, kein Grund, mit dem aufzuhören, was wir tagtäglich machen. Jo, der Klimawandel lässt sich sicher auch noch in 20 Jahren eindämmen. Der Kapitalismus darf ruhig noch eine Runde über den Planeten drehen. Alles halb so wild. Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung? Ja, sicher, sagt die Anarchie. Ich bin noch hier. Denn, wie es die Berliner Zeitung ausdrückt, sogar Grillen ist Anarchie. Wir beginnen mit dem Fränkischen Tag, der uns die Augenzwinkern der Anarchie näher bringen möchte. Schließlich wird der Räuber Hotzenplotz dieses Jahr 60. Und wer repräsentiert das kleinkriminelle Lumpenproletariat, aus dem sich die Anarchie oftmals speiste, besser als Hotzenplotz mit seinem, Zitat, buschigen Vollbart und den neugierigen Augen? Wie der Fränkische Tag schreibt, seit 60 Jahren sorgt er für Vergnügen und wohlige Spannung, etwa wenn er der Großmutter Kaffeemühle oder Bratwürste klaut und Kasperl und Seppel ihm nachstellen. Zitat Ende. Hotzenplotz, das Schreckgespenst. Ein Schreckgespenst wie die Anarchie und doch voller Liebe und stets auf der Flucht vor der Polizei. So heißt es in dem Artikel weiter. Kein Vorbild. Aber das soll er ja gerade auch nicht sein, sagt Ines Galling von der Internationalen Judenbibliothek in München. Hotzenplotz verkörpere das Verbotene, Lustvolle, Anarchische, Egomane und Egozentrische. Er macht das, was ich nicht darf. Entsprechend lautet das Fazit in dem Artikel auch, in einem sind sich alle einig. Von Hotzenplotz können sich nicht nur Kinder etwas abschauen. Zu viel Autoritätshörigkeit ist vielleicht auch nicht gut, merkt Galling an. Ein bisschen kritische Anarchie würzt das Leben. Dank Pfefferpistole. Zitat Ende. Und hey, das ist kein Aufruf zur Gewalt, aber die Autorität braucht von uns dringend ein Pfeffer ins Auge. Unter dem Titel Satire und Anarchie schreibt die Jüdische Allgemeine über den Entertainer Georg Kreisler. Bereits mit 7 Jahren bekam Kreisler Klavierunterricht. Sein Vater, ein Rechtsanwalt, war alles andere als begeistert über die Idee der Mutter. Zitat: Vater Siegfried erlebte seinen Schorschi als Traumtänzer, was ihn zu der Mahnung veranlasste, von Fantasie kann man nicht leben. Naja, da würden wir doch stark widersprechen. Dahin vegetieren kann man ganz entspannt ohne Fantasie. Aber leben? Nein, sicher nicht. Nachdem Österreich heim ins Reich gegangen war, musste Kreisler mit seiner Familie in die USA emigrieren, wo er über eine Menge Umwege, auch im Angesicht antijüdischer Ressentiments, sein Talent für seine hintersinnigen Lieder und Bühnenshows entwickelte. Was jedoch machte seinen Witz so besonders? Die Jüdische Allgemeine schreibt: Die Songs waren satirische Perlen in den Programmen eines Entertainers, der nicht als Kabarettist genannt werden wollte und sich weltanschaulich als Anarchist verstand. Zitat Ende. Ja, das hatten wir uns fast gedacht. dwdl.de, ein Online-Magazin zur deutschen Medienwirtschaft, schreibt unter dem Titel »Wunsch nach Anarchie. Ufa muss für ihr Volumen härter ackern« über die Leiden der Ufa GmbH im Filmgeschäft. Es geht darum, wem die Ufa unter ihrem Chef Nico Hoffmann ihre Fernsehproduktionen verkaufen kann, aber auch um andere Probleme. Zitat: Der Welt hatte Hoffmann im April zu Protokoll gegeben, seine Unternehmensgruppe brauche weniger Friktion und mehr Geschwindigkeit, noch mehr Diversität und die Produktionen mehr Leidenschaft, Originalität, mehr anarchische Elemente. Naja, wenn es bei gute Zeiten, schlechte Zeiten nun darum gehen würde, wie hierzulande eine anarchistische Revolution ausbrechen würde, das könnte ganz interessante Effekte haben. Wir sind gespannt. Unterdessen stellt die Frankfurter Allgemeine fest, die Kryptowelt gebärdet sich gern anarchisch. Okay, die FAZ, keine Ahnung, was die konkret damit meinen könnte. Weiter heißt es im Text: Zum Charme der Kryptowelt gehört ein anarchistisches Image. Anarchie als Abwesenheit von Herrschaft oder Macht, ein selbstregulierendes System, das keiner Herrschaft und damit auch keiner von einer Institution bestimmten Regulierung bedarf. Mensch, ihr umfangreiches und treffendes Wissen zur Anarchie versteckt die Frankfurter Allgemeine, dieses Flaggschiff der deutschen Bourgeoisie, aber sonst verdammt gut. Es gibt so viele Fundstücke, dass wir noch ewig etwas zu besprechen hätten. Was? Das glaubt ihr nicht? Hier eine kleine Auswahl. Die Süddeutsche fantasiert von städtisch zur Verfügung gestellten Wänden für Sprayen als geregelte Anarchie. Der Kölner Stadtanzeiger zitiert Willemien van Haften, die stellvertretende Botschafterin der Niederlande, mit den Worten: Bei ihren Landsleuten sei eine leichte Form der Anarchie zu spüren. Der Neuen Züricher Zeitung zufolge war der Dichter Novalis der Verfechter einer Poesie der Anarchie. Der österreichische Standard berichtet darüber, dass Netflix seiner Serie Liebe und Anarchie eine zweite Staffel verpasst. Der Basler Zeitung zufolge zaubert Marc Ribot in der Reithalle Anarchie auf 6 Seiten. News.at findet die Anarchie wiederum bei der Band Arcade Fire. Das Journal Frankfurt organisiert sein erstes Stadtteilgespräch im Frankfurter Rödelheim unter dem Motto »Unterschätztes Rödelheim zwischen Anarchie, Tradition und Aufbruch«. Wie ihr seht, der Sommer ist sehr viel heißer, als es die Temperaturen vermuten lassen. Ara avui no n'hi ha qui guanyés. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment, tot està ple de gent. Em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa. Ich bin ganz glücklich und finde es wunderschön, dass ihr uns bis zum Ende gehört habt und auch dran geblieben seid. Gebt uns gerne, sehr gerne Anregungen und solidarische Kritik per Mail an aradio-berlin@riseup.net. Nochmal aradio-berlin@riseup.net oder auf Mastodon oder auf Twitter könnt ihr uns auch schreiben. Und all das findet ihr und noch vieles mehr auf unserer Webseite unter aradio-berlin.org. Wir wünschen euch erstmal ein gutes Brutzeln, Kapieren und Vernetzen im Sommer und Cheers bis zum nächsten Mal.